vor mir steht sie. Nun endlich ist sie da, und zwar Franziska Urio. Franziska, du bist hiermit Pate geworden, ganz einfach von dieser tollen Aktion, von diesem Projekt. Sag mal, was begeistert dich daran und wieso unterstützt du das? Also ich bin selber in Berlin aufgewachsen und habe natürlich dann auch einen persönlichen Bezug zur Mauer. Ich habe den Mauerfall miterlebt, da war ich 8 Jahre alt und auch natürlich dann die Wiedervereinigung miterlebt. Und ich kenne den Rodan auch, weil wir schon in der Vergangenheit zusammengearbeitet haben. Und als er mir von dem Projekt Mauerkleider erzählt hat, war ich total begeistert. Also ich finde die Idee toll, irgendwie so ein Stück Geschichte irgendwie auf tolle Kleidung zu machen. Und die Outfits sind ganz toll geworden. Also ich fühle mich auch in meinem Kleid, wovon ich Patin bin, ganz wohl. Und das Ganze geht ja auch noch an einen guten Zweck. Ich kann damit den Verein unterstützen, bei dem ich Schirmherrin bin. Das ist Take My Hand. Und die unterstützen Kinder weltweit, die in Armut aufwachsen. Und rundum ist es einfach ein ganz tolles Projekt. Vielen Dank.